Kommunistenkneipe aktuell. Heute mit einem Gastkommentar von Tobias Salin zum Ukraine-Krieg. Ich bin bestürzt. Bestürzt über den Krieg zwischen der Ukraine und Russland. Bestürzt über die Todesopfer. Aber ich bin auch bestürzt, wie schnell es geht, dass sich in Deutschland auf einmal alle hinter eine reaktionäre Regierung wie die der Ukraine stellen. Eine Regierung, die offen faschistische Einheiten in ihre Armee eingliedert und deren Entstehung mit dem Mord von vielen GewerkschafterInnen und anderen fortschrittlichen Kräften 2014 zusammenhängt. Erinnert sei er an die 52 Toten, die im Gewerkschaftshaus in Odessa von einem faschistischen Pro-EU-Mob am 2. Mai 2014 eingekerkert und angezündet worden sind. Ich bin entsetzt. Entsetzt, dass sich in den letzten 8 Jahren niemand ernsthaft für den Kriegszustand innerhalb der Ukraine interessiert hat, der bis Anfang 2022 bereits über 14.000 Tote gefordert hatte. Ich bin entsetzt, dass die NATO weiter ihr brandgefährliches Machtspiel spielen konnte, dass sie weitere Truppen im Osten stationieren und riesig angelegte Militärmanöver wie Defender 2020 abhalten konnte, ohne dass es einen größeren Aufschrei in der deutschen Bevölkerung gegeben hätte. Auch die Einflussnahme und Zusammenarbeit der deutschen Regierung mit FaschistInnen in der Ukraine hat niemanden gejuckt und die Nichteinhaltung der Abkommen Minsk I und II ebenso wenig. NATO heißt Krieg. Wie schnell so eine Situation eskalieren kann, haben die letzten Tage gezeigt. Es findet mal wieder eine Neuaufteilung der Welt statt, auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung. Diese Neuaufteilung unter den Großmächten läuft seit über 100 Jahren. In Osteuropa hat die NATO direkt nach der Konterrevolution 1990-91 begonnen zu expandieren. Sie ist das aggressivste Militärbündnis weltweit und hat dies auch immer wieder unter Beweis gestellt. In Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, Jugoslawien und so weiter und so fort. Hunderttausende Tote hat die NATO-Politik in den letzten angeblich so friedlichen Jahrzehnten gekostet. Russland ist keine Friedensmacht. Auch der russische Staat hat unter Beweis gestellt, dass er eine kriegsführende Kraft im imperialistischen Weltsystem ist und keine antiimperialistische oder gar Friedensmacht. Auch die russische Regierung hat in der Ukraine geostrategische, politische und wirtschaftliche Interessen. Es geht ja nicht einfach um eine Entnazifizierung, wie sie es uns glauben lassen will. Es ekelt mich. Es ekelt mich, wenn jetzt auf einmal das Brandenburger Tor angestrahlt, Karneval abgesagt und alle Fahnen auf Halbmast gehängt werden. Und das nur, weil es ein Land trifft, welches gern der NATO und EU beitreten wollte. Es ekelt mich, dass geschwiegen wurde, als an der EU-Außengrenze Flüchtlinge ermordet wurden oder mal wieder ein deutsches Waffensystem in Asien oder Afrika Menschen umgebracht hat. Diese Doppelmoral und dass in diesem System Menschenleben unterschiedlich viel wert sind, ekelt mich an. Kapitalismus heißt Krieg. Krieg wird immer ein Teil der Politik sein, wenn wir in einem System der Konkurrenz und Expansion leben. In einem System, was ohne Ausbeutung und Unterdrückung nicht funktionieren würde. In einem System, in dem alles zur Ware gemacht wird und nur die menschliche Arbeitskraft, aber nicht das menschliche Leben zählt. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht von deutschen Linken, die in die einseitige Betrachtung des Konflikts einsteigen und auf einmal mit Konservativen und Reaktionären gemeinsame Sache machen. Ich bin enttäuscht von deutschen KommunistInnen, die Russland mit der UdSSR verwechseln und die Augen vor der Realität verschließen. Ich bin enttäuscht von der Friedensbewegung, die Erhöhung der Kriegshaushälter nicht stoppen wird. Ich bin enttäuscht von den Gewerkschaften, die Sanktionen und damit eine weitere Anheizung des Konflikts befürworten und nicht beginnen, Rüstungsbetriebe zu bestreiken. Ich spiele nicht mit. Ich spiele dieses Spiel nicht mit und werde für keine Kriegspartei und keine kapitalistische Regierung Partei ergreifen. Ich stehe auf Seiten der Opfer dieser kapitalistischen Politik. Und diese Opfer gibt es in der Ukraine, in Russland, in Deutschland und in unzählig vielen anderen Staaten dieser Welt. Und ich hoffe, dass die Opfer bald zu KämpferInnen werden und Schluss machen mit diesem barbarischen System.